Today is Liberia Sunday in our church. Heute Abend ist oder heute ist Liberia Sonntag. So we're going to talk about missions. Wir sprechen über Missionen. And we're going to talk a little bit about the connection between fellowship. Wir werden sprechen über die Gemeinde, über die Verbindung zwischen Gemeinschaft and missions. Und Mission. Missions is our fifth purpose. Mission ist unser fünfter Zweck. And it's a vital part of what we do. Ist einfach ganz lebendiger Teil von dem, was wir tun. Yesterday I wrote a letter to a pastor who was arrested in Kazakhstan. Gestern habe ich einen Brief geschrieben an einen Pastor, der in Kasachstan gefangen genommen wurde. He was arrested in May. Im Mai wurde er gefangen genommen. On false charges. Es wurden falsche Anklagen gegen ihn erhoben. And, through Voice of the Martyrs, it's an organization. Durch die Stimme der Märtyrer, das ist eine Organisation. That's where I got this shirt. Da habe ich dann auch dieses T-Shirt. It says, this shirt is illegal in 53 countries. Dieses T-Shirt ist illegal in 53 Ländern. That means if I wore this T-Shirt in 53, any one of 53 countries. Wenn ich dieses T-Shirt tragen würde in einem von diesen 53 Ländern, I would be arrested and imprisoned. Würde mich dafür gefangen nehmen und würde mich ins Gefängnis werfen. So I wrote Pastor Kashkumbav. Ich habe den Pastor Kashkumbav geschrieben. And you can write they give you some options of how you can write, and it's immediately translated into Russian for you. Es gibt ja da es werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, was du schreiben kannst. Es wird dann direkt übersetzt ins Russische. I pray you feel the arms of our Lord surrounding you. Ich bitte darum, dass du einfach spüren kannst, wie die Arme unseres Herrn dich umarmen. I thank God for your love of Christ. Und ich danke Gott für deine Liebe, die du für Christus hast. God will wipe away every tear. Gott wird alle Tränen bei dir abwischen. Trust in the Lord. Vertraue auf den Herrn. Delight yourself in the Lord. Und erfreue dich am Herrn. I give thanks for you. I gave thanks when I heard of your faith. Ich habe einfach Gott gepriesen, als ich von deinem Glauben gehört habe. We love you and your family. Wir lieben dich und deine Familie. We are praying for you, your family and your guards. Wir beten für dich, deine Familie und auch deine Wächter. I thank God for your faithfulness. Ich danke Gott für deine Treue. When the prisoner receives a letter like this, they open it. Wenn so ein Gefangener seinen Brief empfängt, dann öffnet er den. And they wonder, how in the world do they know that that guy is in our prison? Und die fragen sich, wie in der Welt wissen sie, dass dieser Mann genau in unserem Gefängnis ist? And they get better treatment. Und so bekommen sie bessere Behandlung. And possibly they get released early. Und es kann sein, dass sie vielleicht auch freigelassen werden früher. Would be a wonderful, wonderful Christmas present. Und das wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. To send someone a letter. Jemand so einen Brief zu schicken. You can go online, Voice of the Martyrs. Geht einfach online, Stimme der Märtyrer. It's easier than you think. Es ist leichter als ihr denkt. And for me, it was pretty easy, even though I'm not very good with computers. Aber für mich war es sehr leicht, obwohl ich mich mit dem Computer nicht so gut verstehe. It would be a fantastic present. Es wäre ein fantastisches Geschenk. This brother only got 6 letters so far. Dieser Mann hat erst 6 Briefe bekommen. Some have gotten hundreds. Einige haben Hunderte bekommen. And it makes all the difference in the world. Und es macht einfach einen Riesenunterschied. You can buy this T-shirt, they'll send it to you. Ihr könnt auch dieses T-Shirt kaufen, es wird dir zugesandt. You can buy T-shirts that are a little different. Es gibt auch andere T-Shirts, die vielleicht ein bisschen anders ausschauen. So we're talking about missions tonight. Heute Abend sprechen wir über Missionen. And right now we're going to have Simon come up. Wir haben jetzt den Simon. And give us an update about Liberia. Und er wird uns ein bisschen erzählen über Liberia. Simon was in Liberia a couple times already. Der Simon war schon einige Male in Liberia. It's good to have you, Simon. Schön, dass du da bist. There you go. Ich vertrete heute den Festus, zumindest für den ersten Teil. I'm just representing Festus. Für die Festus kennen, wissen, dass er Schwarzafrikaner ist. Oder Schwarze. And for those who know Festus, he's black. He's from Africa. Deswegen stellt euch einfach mal den Festus statt mir vor. Just imagine Festus instead of me. Ich habe es versucht mit der Kleidung. I tried with my costume. Aber ich habe mich noch nicht schwarz angemalt. But I'm not black yet. Wie ihr alle wisst, ist der Festus bei der AMA. As you know, Festus works for the Austrian government in the agricultural department. Und hat schon viele Projekte in Afrika gemacht. And he has started many projects in Africa. Von daher hat er halt sehr viel Erfahrung. And because of this, he has a lot of experience. Und ich habe da das Privileg gehabt, ihm halt da ein bisschen so zur Hand zu helfen. And I had the privilege to be there with him and to be his right hand. Und ja, der Georgie hat ein Video vorbereitet. And Georgie has prepared a video. Und wir wollen euch zeigen, was da in den letzten Jahren passiert ist und was wir in Zukunft vorhaben dort. And we want to show you what's happened in the last few years and what we have planned for the future. Video ab. Also das waren die letzten 3 Jahre zusammengefasst. So that was the last 3 years put together in short time. Es freut mich jedes Mal sehr, wenn ich das Video wieder sehe. It really makes me happy to see that video. Weil es mich an die tolle Zeit dort erinnert. Because it reminds me of the great time I had there. Jetzt ist die Frage, warum macht man sowas oder warum macht die CEG sowas? And now is the question, why does CEG become a part of something like this? Wir arbeiten dort mit der CRCA zusammen. We work with CRCA. Das ist die Christian Revival Church Association. Christian Revival Church Association. Und wir versuchen denen sowohl finanziell wie auch eben mit verschiedenen Trainings zu helfen. And we help them financially as well as training them. Das geht von Pastorentraining. Pastoral training. Über eben Landwirtschaft. Agricultural. Und eben finanziell auch. And financial, how to manage. Und Festus hat mir so einen netten Zettel von ihm gegeben. I got a good piece of paper from Festus. Wo jetzt ein paar Punkte draufstehen, warum wir das machen. Why we do such things. Ihr könnt das nachher alles in euren Broschüren auch nachlesen. Liberia war sehr lange Zeit in einem Bürgerkrieg verwickelt. You have the brochures on your seats and for many years Liberia was in a civil war. Deswegen sind halt viele von diesen jungen Liberianern im Bürgerkrieg aufgewachsen. And so many of these young people were brought up and born into the war. Wir haben halt alle da in Österreich das Privileg gehabt, sehr behütet aufzuwachsen. We in Austria have had the privilege of growing up very sheltered. Das heißt, wir haben Eltern, die uns Werte, Prinzipien, Lebensweisheiten mitgegeben haben. We had parents who gave us wisdom and values. Nur stellt euch mal vor, wenn du ein Kind in Liberia gewesen wärst. Imagine that you were a child in Liberia. Dass man, weiß nicht, mit 5 Jahren die Eltern verliert, als Kindersoldat eingezogen wird. And who lost their parents with 5 years old and then was recruited as a child soldier. Und dann eben mit, weiß nicht, Drogen vollgestopft wird und kämpfen muss. And then had to and fight. Es ist halt eben schwierig, sich eine Zukunft vorzustellen und auch aufzubauen. And it's really hard to imagine to build a future on that. Und eben da wollen wir sie natürlich auch unterstützen. And this we would like to support. Eben die Liberianer sind sehr starke Leute. And the Liberians are really tough people. Ich bin jedes Mal verwundert, da kommt man hin, das sind Leute mit Sixpack und eigentlich solchen Muskeln, obwohl sie nicht trainieren. It's amazing, I go there and there are these men with Sixpacks and muscles, even though they don't lift weights. Und sie sind vor allem auch sehr, sehr bereit zu lernen. And they're also very ready to learn. Das heißt, wenn wir da hinkommen, sind sie überall mit dabei und wollen immer, wie geht das, wie kann man das machen? And when we go there, they're always really excited and they ask, how do we do this, how can we do that? Und ist halt vor allem der Festus immer ein gewisses Vorbild für sie. And so Festus is a real example for them. Und eben auch ein Mentor. And a mentor. Er zeigt ihnen einen Weg, den sie gehen können. He shows them a way that they can go. Und begleitet sie auch. And he accompanies them. Es gibt auch in Liberia natürlich Schulen und Universitäten. There are schools and universities. Nur ist die Bildung, die man dort bekommt, nicht so gut natürlich wie hier in Europa. Except for the education that you get there isn't as high of a standard as here in Europe. Deswegen sind wir immer, waren wir am Anfang sehr verwundert, weil was für uns der Hausverstand ist. And in the beginning we were very surprised because for what for us is just common sense. Ist für die halt komplett neu. Is for them new knowledge. Deswegen, wenn wir da auf der Farm waren und sie gehört haben, dass Hasen auch Wasser zum Trinken brauchen. For example, we were on the rabbit farm and for the first time they heard that rabbits need water. Waren sie ganz verwundert, weil sie immer gedacht haben, die kriegen über die Nahrung, über die Pflanzen, das nötige Wasser. And they just thought that they only needed the plants in order to get water. Und ist immer halt, Afrika verändert mich, also verändert mein Denken jedes Mal sehr. And Africa really changes my mind all the time. Weil man eben glaubt, oder weil man davon aus, oder weil ich am Anfang davon ausgegangen bin, die wissen dasselbe wie ich. Because I always think that they know what I know. Aber eben so ist es nicht. But aber sie sind like sehr that. Lernbereit. But they're really ready to learn. Eben gut, warum helfen wir als CEG ihnen? And so that's why we help. Nein, warum helfen why wir? Do we help? Es ist nämlich überhaupt nicht unsere Verpflichtung. It's not an obligation. Aber es ist eben eine große Chance für uns. But it's a great opportunity for us. Sie eben dazu unterstützen. To support them. Und eben ihnen eben über die ganze Hilfe, über finanziell, landwirtschaftlich, pastoral und so weiter. And to give them this kind of support, financial, agricultural know-how, pastoral help. Und eben nicht nur die physische Hilfe, sondern eben auch die geistliche Hilfe. Not just material help, but also spiritual. Ja, Festus und Pastor Rob werden im Februar wieder runterfliegen. And Festus and Pastor Rob will fly down in February again. Um eben wieder dort Training zu geben. To give their training there. Was jetzt unsere Zukunftsprojekte and our future projects sind eben dieses Mal im Februar wird der Pastor Rob die Pastoren dort unterrichten. In February Pastor Rob will do a pastoral conference. Und Festus wird die Farmen weiter verbessern. And Festus will work on the farm with the others. Genau, das war es jetzt soweit einmal zu dem Video. And that's about what you saw in the video. Und jetzt geht's gleich weiter. Jetzt kommt mein Part eigentlich erst. And now this is my part. Wie ihr wisst, ist natürlich Afrika nicht immer einfach. Africa is not always easy. Und von dem her, wir haben jetzt sehr viel über Christenverfolgung auch schon gehört. And as you heard, there's been a lot of persecution. Eben Stimme der Märtyrer, so wie das T-Shirt, was Pastor Rob heute anhat. Just like the voice of the martyrs tells us. Und jeder kennt aus den Filmen immer die Medizinmänner in Afrika. And everybody knows about medicine men from the films about Africa. Im Film kommen die immer recht lustig rüber mit so Trommeln und Verkleidungen am Kopf mit Federn und so. In the films they always look kind of funny with feathers in their head and with banging drums. Aber mit dem ist halt, also das ist eigentlich nicht so lustig, weil das eigentlich sehr ernst ist. But it's not really funny, it's pretty serious. Und eben die CRC hat schon sehr viele church planted Gemeinden. Gründen. Die Gemeinden gegründet. And CRCA has planted many churches. Unter anderem auch im Norden oben, wo eigentlich diese satanische Hauptstadt war, Malabo. And some in the north where some of these satanic villages are, like Malabo. Und eben, wie wir wissen, der Teufel schläft nie. And as we know, the devil never sleeps. Gibt's da natürlich ziemliche Probleme auch. And so there have been problems there. Und wir haben jetzt ein Interview. And we have an interview. Das ist mit dem Leiter von der CRCA dort, mit Dennis. It is with Dennis, the director of CRCA. Der euch da jetzt kurz die Lage von Malawi erklären wird. Who is going to tell us about the situation in Malawi? Oder was er dort selbst erlebt hat. And what he has experienced there himself. Das Interview ist schwer verständlich. It's kind of hard to understand. Aber wir haben deutsche Untertitel. But there are English and German subtitles. Ich hoffe, dass jetzt alle Bildschirme funktionieren. I hope that all the screens work. Und ihr das gut verfolgen könnt. Okay, das war's. Also wie ihr seht, geht's da ziemlich heftig zu. So you can see that it's pretty heavy there. Also mit Medizinmännern oder Zauberern dort ist nicht zu spaßen. So the medicine men there are not to be taken lightly. Wie auch gesagt hat, das Ganze ist dort in den Nachrichten. So the whole story has been in the news. Und natürlich kriegt auch die ganze Regierung was mit. And so the whole region knows about it. Die Regierung. Also das and the whole government knows about it. Das Problem ist dort, the problem is, dass die Leute, wenn es zum Beispiel zu einer Präsidentenwahl kommt, so the people, when there is an election, dass zum Beispiel die Kandidaten dann genau dort nach Malawi hingehen, the candidates go to Malawi, um sich Unterstützung von dieser Secret Society zu holen. And they want to get support from the Secret Society. Das heißt eben, dass halt die, also weil es war jetzt der Minister vom Innenministerium. The Minister of the Interior was there. War dort, um eben die ganze Sache zu schlichten. To try to fix the situation in Malawi. Das Problem ist aber eben, dass genau diese Leute sich eigentlich die Kraft von der Secret Society dort holen. But actually these politicians get their power from these secret societies. Das heißt, die stehen eigentlich auf der Seite von der Secret Society. So they're really on their side. Und eben sind gegen die Christen dort. And against the Christians. Das macht die ganze Sache natürlich noch komplizierter. And that makes it more complicated. Wie geht's jetzt weiter in Malawi? And how is it going now in Malawi? Bis Jänner. Until January. Sollte sich das Ganze mal legen, hat der Innenminister gesagt. It should be quiet. Und im Jänner wird dann eine neue Entscheidung gefällt, wie es weitergeht. And then in January there'll be a new court case. Die Christen wurden von dort vertrieben. The Christians have been made to leave, driven out. Nachdem der Innenminister dort war, wurde es ihnen wieder erlaubt, zurückzukehren. When the Minister of the Interior, after he came, they were allowed to come back. Aber sie dürfen weder den Namen Gott sagen. But they are not allowed to say the name of God or Jesus. Sie dürfen nicht beten. They are not allowed to pray. Ihre Gemeinde ist zugesperrt. The church has been closed. Das Kreuz ist eben runtergerissen worden, an dem wurden sie angekettet sogar. The cross was taken down. Also nicht einfach für sie dort. It's not easy for them there. Was können wir tun? What can we do? Wir können beten. We can pray. Und eben, das dort ist kein Kampf mit Waffen, also mit Pistolen oder sonst was. And there they don't have pistols or weapons. Sondern es ist ein geistlicher Kampf. It's a spiritual fight. Und Gebet macht so viel Unterschied. And prayer makes the difference. Gebet ist so stark. Prayer is so strong. Und da können wir ihnen extrem helfen. And so we can really help them. Eben so wie er gesagt hat, ob er irgendeinen Zusammenhang sieht zwischen Römer 8, 28. And when he was asked if he sees a context between Romans 8:28 and what happened. Das Coole ist, dass Gott alle Sachen, die passieren, zum Guten wendet. The great thing is that God uses all things to the good. Und so hat auch das irgendeinen guten Zweck. And so even this has a purpose. Und das noch Tollere ist. And the greater thing ist, dass Gott stärker ist. Is that God is stronger. Und dass eben dieser Kampf eigentlich schon gewonnen ist von Gott. And that this fight has already been won by God. Und das nur mal durchdringen muss dort. And we just have to go through. Ja. Soweit ich weiß, gibt es jetzt eine Gebetszeit? Yeah. So, let's pray together first, and then we're going to go into groups of two or three and pray with each other. Okay. Ich sage nur jetzt schon mal danke für eure Unterstützung bis jetzt. Thank you for your support till now. Und danke für eure zukünftige Unterstützung. And thank you for your future support. Okay, first let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father, we thank you that we can really lift up the hands of Moses. Vater, wir danken dir, dass wir wirklich die Hände Mose heben können. And that our prayers make all the difference. Und dass unsere Gebete einfach allen Unterschied machen. And we come in Jesus' name. Wir kommen in Jesu Namen. And we thank you and praise you that we have authority because of this name. Und wir danken dir, wir preisen dich, dass wir Autorität haben. Aus diesem Namen. And that we are your sons and daughters with full rights. Wir sind deine Söhne und Töchter und wir haben volles Recht. And we thank you, Jesus, that you spoiled the principalities and disarmed them when you died on the cross. Du hast einfach die Mächte und Gewalten zunichte gemacht, als du am Kreuz starbst. And you disarmed them. Du hast sie entwaffnet. And they have no power. Sie haben keine Macht mehr. We come in Jesus' name. Wir kommen in Jesu Namen. And we break every curse that has gone out from these medicine men. Wir brechen jeden Fluch, der da ausgesprochen wurde von diesen Medizinmännern. Even curses that have been directed here at this church. Auch Flüche, die vielleicht hier gegen diese Gemeinde gerichtet worden sind. Where we've seen some really weird things happen in the past few weeks to people here. In den letzten Wochen einige seltsame Dinge, wirklich seltsame Dinge. Strange erlebt. Accidents. Seltsame Unfälle. And we just thank you and praise you that this curse or whatever curses have been spoken out is broken in Jesus' name. Und wir preisen dich dafür, dass jeder Fluch, der ausgesprochen wurde, einfach gebrochen ist in Jesu Namen. And we thank you for the blood of Jesus. Wir danken dir für das Blut Jesu. Which covers every single person here, every single person in this church. Und dass dieses Blut einfach jede einzelne Person in dieser Gemeinde bedeckt. And protects. Und beschützt. And Jesus, we pray and we ask that you would bring righteous people into high positions in this country, in Liberia. Und Jesus, wir bitten, dass du einfach gerechte Leute in die Machtposition in Liberia bringst, in die hohen Positionen. And Jesus, that they would not have fear of men. Dass sie keine Furcht vor Menschen haben. But they would look into their own constitution and see the right of freedom of religion is there. Sondern dass sie vielmehr in die eigene Verfassung hineinschauen und sehen, dass dieses Recht auf Religionsfreiheit darin verankert ist. And Jesus, we pray against corruption, against evil in high places. Wir beten gegen Korruption und gegen das Böse in diesen Machtpositionen. And Jesus, we pray that the president would be able to put her people in place in government positions. Und wir bitten dich darum, dass der oder die Präsidentin einfach ihre Leute in die hohen Positionen bringen können. Because when the righteous rule, the people rejoice. Denn wenn die Gerechten regieren, dann freut sich das Volk. Jesus, we pray for our brothers and sisters there. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern dort. That you would strengthen them. Dass du sie stärkst. That you would fill their hearts with joy. Dass du ihre Herzen mit Freude füllst. And a song of praise. Mit einem Lied des Lobpreises. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's take a few minutes and just pray with people sitting near you. Nehmt euch ein paar Minuten und betet einfach mit Leuten, die bei euch sitzen. Okay. We're going to continue tonight with our series. Wir machen heute Abend weiter mit unserer Serie. On the five purposes of God for über our life. Die fünf Absichten Gottes für unser Leben. There's an interesting connection between the second purpose and the fifth. Da gibt es eine interessante Verbindung zwischen dem zweiten und dem fünften Zweck. Between the purpose of fellowship and the purpose of missions. Diesem Zweck der Gemeinschaft und diesem Zweck der Mission. And we'll unfold that as we go along. Und wir wollen das jetzt entfalten, wenn wir jetzt hier fortfahren. Let's do a short review. Machen wir eine kurze Wiederholung. We're following the book The Purpose-Driven Life by Rick Warren. Wir folgen diesem Buch Leben mit Vision von Rick Warren. It's 40 days. 40 Tage sind es. 40 small chapters. Und damit auch 40 kleine Kapitel. It's a very, very, very good book. Ein sehr, sehr gutes Buch. And okay, day one. Tag 1. We were born by his purpose and for his purpose. Wir wurden geboren durch seinen Zweck, für seinen Zweck. Day 8. Tag 8. You were planned for God's pleasure. Du bist erdacht zu Gottes Freude. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Alles, was du tust, was Gott einfach Freude bereitet, ist eine Handlung der Anbetung. That is life-changing. Das ist lebensverändernd. That shifts our whole paradigm of how we live our life. Das verändert unser ganzes Paradigma, wie wir unser Leben leben. Day 11. Tag 11. Being a best friend of God. Der beste Freund Gottes zu sein. God doesn't expect us to be perfect. Gott erwartet von uns nicht, dass wir perfekt but sind. But he does insist on complete honesty. Aber er besteht auf einer vollständigen Ehrlichkeit. About our faults and our feelings. Über unsere Fehler und auch unsere Gefühle. Day 18. Tag 18. Experiencing life together. Leben miteinander erleben. The Bible calls this shared experience fellowship. Die Bibel nennt das, wenn wir diese Gemeinschaft miteinander teilen können, es nennt sie Gemeinschaft. Dieses Erlebnis teilen können, Gemeinschaft. 1 John 1:7. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. If we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship, that is a shared experience with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Wenn wir in dem Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, wir teilen miteinander die gleiche Erfahrung, das gleiche Erleben. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. To walk in the light. Im Licht wandeln. I'm honest with myself. Ich bin ehrlich mit mir selbst. I'm honest with God. Ich bin ehrlich mit Gott. I'm honest with people. Und ich bin ehrlich mit anderen Menschen. You can't separate the three. Wir können diese drei nicht voneinander trennen. If you're dishonest with yourself, wenn du dir gegenüber unehrlich bist, you will also be dishonest with people and with God. Dann wirst du auch unehrlich gegenüber anderen Menschen sein und gegenüber Gott. And if you're dishonest with God, und wenn du unehrlich gegenüber you Gott will bist, be dishonest with yourself and others. Wirst du auch unehrlich gegenüber dir selbst sein und auch anderen Menschen gegenüber. And if you're dishonest with others, und wenn du unehrlich gegenüber anderen Menschen you bist, will be dishonest with yourself and with God. Wirst du auch unehrlich sein gegenüber dir selbst und eben auch mit Gott. They're inseparable. Diese Dinge, diese drei sind untrennbar miteinander verbunden. In real fellowship, people experience authenticity. In echter Gemeinschaft erleben die Menschen Authentizität. That means we admit our faults one to another. Das bedeutet, wir geben unsere Übertretungen zu. Not with everybody, with the person that I have the conflict with. Nicht mit jedem, sondern mit der Person speziell, mit der wir vielleicht diesen Konflikt haben. Next. In real fellowship, people experience mutuality. In echter Gemeinschaft erleben Menschen Gegenseitigkeit. It means if you like to talk a lot. Das bedeutet, wenn du gerne viel redest. Let other people talk. Lass andere Leute reden auch. It's mutual. Gemeinschaft beruht it's auf like, Gegenseitigkeit. It's like playing ping pong. So ein bisschen wie ping pong. Don't dominate a small group. Dominiere nicht zu einer kleinen Gruppe. Don't let somebody dominate a small group. Und lass auch nicht zu, dass jemand anders eine kleine Gruppe dominiert. If there's six people in the small group, let everybody say something. wenn da sechs Leute in einer kleinen Gruppe sind, lass jeden etwas sagen. You'd be amazed how rich the person who is shy, how rich their soul is. Du wirst erstaunt sein, wenn du da die Person irgendwie anschaust, die normalerweise so scheu ist, wie reich die Seele von ihr ist. Fellowship is mutual. Gemeinschaft ist etwas, was auf Gegenseitigkeit it's not, beruht. It's not a one-way thing. Es ist keine Einbahnstraße. Okay. And this is last week, number three. Nummer drei. In real fellowship, people experience sympathy. In echter Gemeinschaft erleben Menschen Mitgefühl. Jesus sympathizes with our weakness. Jesus hat Mitleid oder Mitgefühl mit unseren Schwächen. He doesn't sympathize with our sin. Er zeigt keine Sympathie für unsere Sünde. He has compassion on us. Aber er hat Mitleid mit uns. He did something about it. Und es hat auch etwas daran getan. He took our sin in his body and took it to a cross. Er hat unsere Sünde auf seinen Leib genommen und sie ans Kreuz genommen. He had no sympathy with our sin. Er hatte keine Sympathie für unsere Sünde. He took it in himself and er hat es auf sich genommen. On a cross and crucified it. Er hat es am Kreuz ertragen. Es wurde gekreuzigt. He sympathizes with our weakness towards sin. Er hat Mitgefühl mit unserer Schwäche, die zur Sünde neigt. He knows the spirit is willing. Er weiß, dass der Geist willig ist. But he also knows the flesh is weak. Er weiß aber auch, dass das Fleisch schwach ist. And he sympathizes with us. Und so hat er Mitgefühl mit uns. What's next? Go to the next slide. Okay. Every time we understand and affirm someone's feelings in the light, we build fellowship. Jedes Mal, wenn wir die Gefühle von einer Person verstehen und sie auch bestätigen, und zwar im Licht, dann bauen wir Gemeinschaft. The opposite of that is just having a judgmental attitude. Das Gegenteil davon ist einfach so eine richtende Einstellung. But when we try to feel someone's feeling, wenn wir so versuchen, uns in die Gefühle einer anderen Person auch hineinzuversetzen. How are you doing today? Wie geht's dir heute? It's been a tough week. Naja, es war eine harte Woche. Mother-in-law, job. Oh, die Schwiegermutter, dann die Arbeit. I know how you feel. Jetzt weiß ich, wie es dir geht. Well, I have a great mother-in-law, but I you know. Ich habe eine großartige Schwiegermutter. Ich kann das nicht so nachvollziehen, aber. Life is not easy. Aber insgesamt ist das Leben nicht einfach. Can I pray for you? Kann ich für dich beten? Yeah, we want to sympathize with the way people are feeling. Wir wollen einfach mitfühlen mit der Art und Weise, wie Leute sich fühlen. We don't want to sympathize with darkness. Wir wollen dann nicht Sympathie haben für die Finsternis. We want to have compassion on those who are in darkness. Wir wollen einfach Mitleid haben mit denen, die da in der Finsternis sind. We hear that somebody leaves their wife for a girl. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass jemand seine Frau verlässt oder vielleicht seine Freundin deine Trennung ist. You want to have compassion on the person. Dann möchtest du da Mitgefühl zeigen. Because you know they're ruining their life. Denn du weißt, wie sie ihr Leben ruinieren. Du kannst es you don't sehen. Want to judge them. You want to have compassion on them. Du möchtest da nicht nur noch richten. Du möchtest einfach Mitleid zeigen. You want to go talk to them. Mit ihnen vielleicht sprechen. But you don't want to sympathize with the sin. Und doch keine Sympathie zeigen für die Sünde. Well, you know, it was just such a strong feeling. Es war so ein Gefühl in mir, so stark. I knew it had to be God. I mean, ich wusste, es musste einfach Gott sein. She's just a dream of my life. Der Traum meines Lebens. I don't want to sympathize with that. Damit möchte ich nicht Sympathien haben. Wait a minute. You were married 25 years. Du bist doch jetzt 25 Jahre verheiratet. You got three kids. Du hast drei Kinder. Yeah, I know, but you don't know the way I feel. Ja, ich weiß, aber du weißt ja gar nicht, wie ich mich da fühle. I'm not going to sympathize with those feelings. Mit diesen Gefühlen habe ich keine Sympathien. You're going to ruin your life. Du ruinierst dein Leben dabei. Your family's life. Dein Familienleben. You're going to throw away your eternal reward. Du wirfst eine ewige Belohnung weg. You're going to shame the testimony of Christ. Bist eine Schande für das Zeugnis Christi. Come on, I'm going to pray for you. I want to help you to come out of this. Komm, ich möchte für dich beten. Ich möchte dir helfen, dass du herauskommst. If you sympathize with someone's sin, you're going to go right into darkness. Wenn du Sympathie zeigst für die Sünde einer Person, kommst du mit direkt hinein in die gleiche Finsternis. We want to have compassion. Wir wollen Mitgefühl zeigen. Somebody's gossiping. And wenn jemand vielleicht so hinterm Rücken so tratscht. Or a small group is just gossiping. Oder es gibt so eine kleine Gruppe, die klatscht nur. It's happened before. Hat's schon gewesen. A life group spends they meet and they gossip. Die treffen sich nur und sie klatschen nur. It's not a über life andere group. Leute. It's a death group. Es ist keine life group, es ist eigentlich eine Todesgruppe. You coming to the death group tonight? Kommst du heute in die Todesgruppe? Sure, I'll be there. Ja, bin ich. Bin dabei. Na. It's just death. Es ist nur Tod. The only way you can stop that, I can't stop that. Ich kann das nicht stoppen. Die einzige Art und Weise, wie das geht, ist, we have to stop that. Dass wir das stoppen. We cannot allow that culture in our church. Wir können nicht zulassen, dass es so eine Kultur hier in der Gemeinde gibt. Because it will destroy our church. Denn es zerstört unsere Gemeinde. Even a small group can destroy a church. Selbst eine kleine Gruppe kann eine Gemeinde zerstören. I was talking to a counselor last year, three years ago. Vor 2-3 Jahren habe ich mit einem Seelsorger gesprochen. He said he saw one lady, one gossiping lady, destroy a church. Er hat miterlebt, wie eine Dame, die da geklatscht hat, getratscht hat, one. It was just one eine ganze Gemeinde zerstört hat. Lady, es war einfach eine böse Frau, who couldn't hold her tongue, die einfach ihre Zunge nicht zügeln konnte. She ruined a church. Und sie hat einfach so mit Reden hinterm Rücken eine ganze Gemeinde zerstört. It becomes contagious. Weil das ist ansteckend. It has to be stopped when you see it. Es muss gestoppt werden in dem Moment, wo du es siehst. Even if it's your best friend or your husband, selbst wenn es dein bester Freund oder Freundin ist oder dein Ehemann, wife, dein Ehepartner. You just say, look, und sagst einfach, schau mal. I'm sorry you feel like that. Es tut mir leid, wenn du das so denkst. Go talk to the person alone. Aber geh bitte zur Person alleine. If you're afraid, I'll go with you. Wenn du Angst hast, ich komme mit dir. But I'm not listening to this anymore. Aber ich werde mir das nicht mehr länger anhauen. This is wrong. Das ist verkehrt. You're going to ruin me, you're going to ruin yourself. Du ruinierst mich und du ruinierst dich selbst. I'm not going to sympathize with this. Ich werde damit keine Sympathien haben. I have compassion on you. Ich habe da Mitgefühl mit dir, ja. That you are in such a deep dark pit. Dass du in so einer tiefen, finsteren Grube bist. And because I love you, I want to help you come out of it. Aber weil ich dich liebe, möchte ich dir helfen, dass du da rauskommst. But I'm not going to sympathize with you. Aber ich werde keine Sympathien damit haben. Right? Now let's go to the book of Acts. Gehen wir hinein in die Apostelgeschichte. And you'll see how unsympathetic the apostles were. Und dann kannst du sehen, wie wenig Sympathien die Apostel dafür hatten. When it came to darkness. Wenn es da um Finsternis ging. This is Acts chapter 5. Apostelgeschichte 5. Verses 1 and 2. Verse 1 und 2. And a man named Ananias, ein gewisser Mann mit Namen Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property. Mit seiner Frau Sapphira verkauften ein Stück and Besitz. Kept back some of the price for himself. Und schaffte von dem Kaufpreis beiseite. With his wife's knowledge. Wovon auch seine Frau wusste. And bringing a portion of it, he laid it at the apostles' feet. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen so der Apostel. He has a piece of property. Er hat da so sein Stück Grund. He sells it like for 75,000 Euro. Er verkauft es so vielleicht für 75.000 Euro. He puts 15,000 in his pocket. 15.000 steckt er ein. Brings the rest to the apostles. Bringt den ganzen Rest zu den Aposteln. Lays 60,000 euros at their feet. Legt also die 60.000 Euro hin. And says, I sold the property for 60,000. Ich habe es verkauft für 60.000. And I'm giving you the money. Und ich gebe euch das ganze Geld, sagt er zu ihnen. And Peter says, Petrus sagt, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Wait a minute, he's not lying. He's lying to Peter, right? Der liegt doch nicht zum Heiligen Geist, er liegt den Petrus lügt er an. Or are they inseparable? Oder sind sie untrennbar? Can you lie to Peter and not lie to God? Kannst du den Petrus anlügen und Gott dabei nicht anlügen? Can I lie to God and not lie to myself? Kann ich Gott belügen und mich selbst nicht belügen? They're inseparable. Es ist untrennbar. Why did Satan fill your heart to lie to the Holy Spirit? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? And to keep back some of the price of the land. Und von dem Kaufpreis des Feldes etwas beiseite geschafft hast. Verse 4. While it remained unsold, did it not remain your own? War es nicht dein, solange du es noch nicht verkauft hattest? And after it was sold, was it not under your control? Und nachdem du es verkauft hast, war es nicht in deiner Kontrolle? Why is it that you have conceived this deed in your heart? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? You have not lied to men, but to God. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Why would they conceive this? Wie kommt das in ihren Sinn? Sapphira, we have this piece of land. Sapphira, wir haben doch da dieses Stück Grund. We don't need it. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ah, sell it. Dann verkauf's. Let's sell it and give the money to the church. Lass uns das verkaufen und geben da das Geld der Gemeinde. But let's tell them we sold it for 60,000. Aber lass uns ihnen sagen, wir haben es für 60 verkauft. Even though we sold it for 75. Obwohl es 75 waren. Then everyone will think, wow, they are so sacrificial. They're like, wow. Und alle werden denken, amazing. Wir sind so aufopfernd. Wow, schau. But make sure, don't tell anybody. I won't tell anybody. You don't tell anybody. Schau, wir sagen niemanden. Ne? Du sagst niemanden, ich sag's auch niemanden. Give the money to Peter tomorrow. Ich gebe ihm dann morgen das Geld. Now, if you did that in our church, I don't even think I'd mind, actually. Ich glaube, wenn das bei uns passieren würde, mich würde es gar nicht stören, glaube ich. Ich weiß yeah, nicht. I mean, keep as much as you want. I mean, just. Behalte so viel, wie du möchtest. Yeah, no, there's a principle here. Aber da gibt es ein Prinzip. Verse 5. Vers 5. And as he heard these words, Ananias fell down and breathed his last. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel hin und verschied. That's a nice way to say he dropped dead. Also es ist eine nette Art und Weise zu sagen, er ist tot umgefallen. He just dropped dead. He was like listening to Peter and all of a sudden it's like poof, right in the dust. Er hört noch die letzten Worte von Petrus und dann. The young men got up and covered him, and after carrying him out, they buried him. Und die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn aus und begruben ihn. But I forgot this part. And great fear came over all who heard of it. Aber große Furcht kam über alle, die das hörten. And the young men got up and covered him. Und die jungen Männer, die standen auf und sie bedeckten ihn. Wanted to teach them something. Hey, you guys, come on, Jason, get this guy out of here. Jason, komm mal her. Jason, Peter, come on, Robin, get this guy out of here. Cover him and go bury him. Raus mit ihm hier, bedeckt ihn und begrabt ihn. Next verse. Nächster Vers. Now there elapsed an interval of about 3 hours. Es geschah aber nach dem Verlauf von etwa 3 Stunden. And his wife came in. Dass seine Frau hereinkam. Not knowing what had happened. Ohne zu wissen, was geschehen war. And Peter responded to her. Und Petrus antwortete ihr. Tell me whether you sold the land for such and such a price. Sag mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt. And she said, yes, that was the price. Ja, sagt sie, ja, das war der Preis. And Peter said to her, Petrus aber sprach zu ihr, why is it that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out as well. Siehe, die Füße derer, welche deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Verse 10. And immediately she fell at his feet and breathed her last. Sie fiel aber alsbald seinen Füßen nieder und verschied. That's a nice way of saying she dropped dead. Wieder mal tot umgefallen. And the young men came in and found her dead. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie tot. And they carried her out and buried her beside her husband. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Verse 11. Vers 11. And great fear came over the whole church. Es kam große Furcht über die ganze Versammlung. And over all who heard these things. Und über alle, welche dies hörten. Why is this so serious? Warum ist das so ernst? I mean, Peter, come on, you got 60,000 out of the deal. Petrus, du hast noch 60,000 aus dem Deal raus. They're just stupid people, I mean. Die sind einmal ein bisschen blöd. They're a little bit, you know, they want to buy a car or a chariot or something. Nein, vielleicht wollen sie sich irgendwie dann Wagen deal? Kaufen. What is the big deal? Was kümmert sich? Was ist das so ein Riesenthema? The big deal is that fellowship, authentic fellowship. Das Thema ist, dass authentische Gemeinschaft drives the entire mission, drives the entire worldwide mission. Diese echte authentische Gemeinschaft ist der Antrieb für diese weltweite Mission, die daraus entstehen sollte. Go to verse 19, slide 19. God does not have sympathy for those who are in agreement with evil. Gott zeigt keine Sympathie für die, die in Übereinstimmung sind mit dem Bösen. Or who are in symphony with evil. Oder die in einer Symphonie liegen mit dem Bösen. I have a book that I bought when I was just before I was married, I think. Ich habe mir ein Buch gekauft und ich glaube, ich habe es gekauft kurz bevor ich geheiratet habe. This was written in 1972. geschrieben in 1972. It's a book by Ray Stedman, who's still around. Ein Buch von einem Autor namens Ray Stedman. It's called Body Life. Und es nennt sich Body Life. And in this book he writes this. Und in diesem Buch schreibt er Folgendes. The early church relied on a twofold witness as a means of reaching and impressing a cynical and unbelieving world. Die frühe Gemeinde stützte sich auf ein zweifaches Zeugnis als Instrument dafür, eine zynische und ungläubige Welt zu erreichen und sie zu beeindrucken. Kerygma, Kerygma, Proclamation and Koinonia, Fellowship. Kerygma, die Verkündigung, und Koinonia, die Gemeinschaft. So the whole thrust of missions. Die ganze Antrieb, die ganze Bewegung, die Motivation der Mission was twofold. Ist eine zweifache. It was the proclamation of the gospel. Vorwärts ging es durch die Verkündigung des Evangeliums. But it was also the demonstration of the life of Christ in our midst through fellowship. Aber auch der Erweis der Gemeinschaft, des Lebens Christi unter uns durch die Gemeinschaft. Pagans could easily shrug off the proclamation as simply another teaching. Heiden konnten einfach die Verkündigung als ein, neue Lehre abtun. But they found it much more difficult to reject the evidence of koinonia. Aber es war für sie sehr viel schwieriger, den Beweis dieser Gemeinschaft irgendwie wegzutun. The love in our midst is our most powerful witness. Die Liebe in unserer Mitte ist einfach das mächtigste Zeugnis. It qualifies, it validates our message. Es qualifiziert, es schenkt unserer Botschaft dann erst die Beachtung. Our message loses the thrust when there's no love in the midst. Die Botschaft verliert einfach diese Durchschlagskraft, wenn Liebe nicht in unserer Gemeinschaft in der Mitte ist. When our fellowship is not authentic. Wenn unsere Gemeinschaft nicht authentisch ist. When I'm lying to myself. Wenn ich mich selbst belüge. When I'm lying to God. Wenn ich Gott belüge. When I'm lying to others. Wenn ich andere belüge. I have no authentic fellowship. Dann habe ich keine authentische, ehrliche Gemeinschaft. I'm just a body in a seat. Dann bin ich einfach dann nur so ein lebloser Körper in einem Sitz. The concern of Christians for each other and their evident awareness of sharing life in the same great family of God as brothers and sisters left the pagan world drooling with envy. Die Fürsorge der Christen füreinander und ihr offensichtliches Bewusstsein dafür, Leben miteinander zu teilen in der großen Familie Gottes als Brüder und Schwester, das ließ die Heiden mit Neid zu sabbern. Yeah. Drooling with envy, drooling. Die Heiden right? Dieser Welt, sie sabberten vor Neid. Have you ever drooled? Habt ihr jemals so Sabber runterlaufen Cody gehabt? Cody always drools. Der Cody, der sabbert immer. Whenever we're eating something that he wants, he starts to drool. Immer dann, wenn er sieht, wie wir etwas essen, was er gerne möchte, dann kann der Speichel da raus. The pagans were drooling with envy because of the fellowship. Die Heiden, sie sabberten vor Neid, weil sie diese Gemeinschaft sahen. They were rejecting the message. Sie haben die Botschaft zurückgewiesen. But they couldn't overlook the character of the community. Aber sie konnten da nicht einfach über diesen Charakter dieser Gemeinschaft, den sie da sahen, hinwegsehen. It made them think again about the message. Und das ließ sie wiederum dann an die Botschaft denken. This is what's happening in Malawi. Und das ist das, was in Malawi passiert. In 2008, Dennis went to Malawi at the risk of his life. In 2008 ging Dennis nach Malawi rauf und hat dabei sein Leben riskiert. He went with 11 other people. Er ging zusammen mit 11 anderen Leuten. They had a contact among the elders of the village. Sie hatten einen Kontakt unter den Ältesten des Dorfes. They went up barefoot. Sind barfuß darauf gezogen. And they humbled themselves. Und haben sich vor ihnen gedemütigt. And they said, "We're here to serve you in any way we can." Wir sind hier, um euch zu dienen, auf jede erdenkliche Art und Weise. So they did some. They put roofs under houses for them. Sie haben da Blechdächer gemacht auf ihre Hütten. They built them a public bathroom. Haben da eine Gemeinschaftstoilette aufgebaut. And after they finished that, nachdem sie fertig waren, Dennis said, "Is there anything else we can do for you?" Fragte Dennis, gibt es noch etwas, was wir für euch tun können? And one of the elders said, und einer der Ältesten sagte, I had a dream. Ich hatte einen Traum, eine Vision. I had a vision. eine Vision, that a man of God was coming, dass ein Mann Gottes kommen würde, that he would bring us the truth, dass er uns die Wahrheit bringen würde. And that man is you. Und du bist dieser Mann. And he said, I have another request. Ich habe dann noch eine Bitte. Can you build us a church? Kannst du uns eine Gemeinde bauen? And Dennis was shocked. Und Dennis war schockiert. And we were on that trip, Rob Soprano and I and Brian Collins. Und Rob Soprano, ich und der Brian Collins waren zusammen when we built, auf dieser Fahrt. We built that church right on top of the mountain. Wo dann diese Gemeinde gebaut wurde, direkt oben auf dem Berg. They moved the woman, the secret society of the women, they moved it deep into the village and they gave us their spot. Die Geheimgesellschaft der Frauen, sie wurde da beiseite bewegt oder musste Platz machen, damit genau dieser Platz für die Gemeinde freigehalten wurde. 60 adults came to Christ. Es gab 60 Erwachsene, die dann zu Christus gefunden haben. They burned the artifacts from their from the witchcraft. Die haben da all diese Dinge, die sie für die Hexerei gebraucht haben, haben sie verbrannt. Dennis made sure. Dennis hat sichergestellt, that they were serious. Dass sie das wirklich ernst meinten. And Dennis allowed them to still attend the witchcraft rituals. Und doch hat Dennis zugelassen, dass sie immer noch an diesen okkulten Ritualen teilnehmen konnten. Sorry. Because he wanted them to see the difference. Denn er wollte, dass sie da diesen Unterschied sehen. And the difference was night and day. Und der Unterschied ist Tag und Nacht. And slowly leaders from the secret society were becoming Christians. Und ganz langsam geschah, dass das Leiter aus diesen okkulten Geheimgesellschaften da zu Christen wurden. And villages below in the valleys were turning to Christ. Und es geschah auch, dass dann Dörfer in den Tälern zu Christus sich wandten. People from other villages that were far away were coming to see. Und andere Leute aus anderen Dörfern kamen von weit entfernt, um da zu sehen, was da geschah. It was having an effect on the whole region. Es hatte einfach eine Auswirkung auf die ganze Region. But in August of this year, 2013, aber im August dieses Jahres, also 2013, something happened that changed everything. Ist etwas passiert, was alles wieder verändert hat. That elder, the old man, dieser Älteste, dieser alte Mann, he died. Er ist verstorben. And when he died, they realized this is our chance to overthrow the church. Und als er starb, haben sie gedacht, ja, das ist unsere Gelegenheit, wir werden jetzt einfach diese Gemeinde wieder kippen. It was because of the fellowship. Es war wegen der Gemeinschaft. It was driving the mission. Hat einfach diese Mission, diesen Antrieb erfahren. We cannot underestimate how powerful it is that we love one another. Und wir können es nicht unterschätzen, wie kraftvoll und mächtig es ist, dass wir einander lieben. It drives the whole mission. Es treibt auf die ganze Mission vorwärts. If you love somebody, you will not sympathize with gossip. Wenn du jemand liebst, dann wirst du da keine Sympathien haben für Klatsch und Tratsch. If you love the church, wenn du die Gemeinde liebst, if you love the lost, wenn du die Verlorenen liebst, if you love God, wenn du Gott liebst, if you love yourself, wenn du dich selbst liebst, you will not sympathize with slander. Dann wirst du keine Sympathien haben mit irgendwie Nachrede. You will not sympathize with negativity. Oder mit irgendwelcher Negativität. You will just call it for what it is. Du wirst es einfach ansprechen als das, was es ist. And you say, look, you're a better person than that. Du weißt, du kannst es eigentlich besser als das. If you're having a bad day, I'll pray for you. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann werde ich für dich beten. I'm not listening to this. Aber das höre ich mir nicht an. Oh, I thought you were my friend. Ich habe gedacht, du bist doch mein Freund. Exactly. Genau. That's right. Ja. You hit it right on the nose. I am your friend. Genau auf den Punkt gebracht. I love you too much. I love you too much to sympathize with darkness. Ich liebe dich zu sehr, als dass du da Sympathien zeigen solltest mit der Finsternis. Because I have compassion on you. Weil ich Mitgefühl habe mit dir. If you go this way, you will ruin your life. Wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du dein Leben ruinieren. Cannot separate the two. Man kann diese beiden nicht trennen. So we pray for Malawi. So beten wir für Malawi. It's always the jealousy of the fellowship. Es ist immer da diese Eifersucht gegenüber dieser Gemeinschaft, die sie da sehen, that causes persecution. Die diese Verfolgung verursacht. It's the power of the love in our midst. Es ist die Kraft dieser Liebe in unserer Mitte, that will change this country. Dieses Land verändern wird. And if we don't judge each other, und wenn wir einander nicht richten, and really, really discipline ourselves, und uns darin einfach disziplinieren. Someone asked me last week, I have such a difficult time judging people. Jemand sagt mir letzte Woche, ich habe einfach so Schwierigkeiten, ich richte immer Leute. And it was a sweet girl. I mean, she was like, you know, the size of my wife. She says, Pastor Rob, can I talk to you? Kann ich mit dir sprechen? Sure. Ja. Can I ask you a question? Kann ich dir eine Frage stellen? Sure. Ja. I always judge people. Ich richte immer Leute. Like all the time. Die ganze Zeit. I said, really? Wirklich? All the time. Die ganze Zeit. I can't stop. Ich kann gar nicht stoppen. I look at someone and I just judge them. Ich schaue jemand an und dann tue ich how das do I stop? Wie kann ich aufhören? I'll tell you how you stop. Ich kann es dir sagen, man stoppt. It's a discipline. Es ist eine Disziplin. When you see people outside, wenn du Leute draußen siehst, look at them and say something great about them. Schau sie an und sag etwas Großartiges über sie. You see some like really ugly, like mean-looking guy. Da kommt jemand total hässlich und so. He's got a face like a lion. So ein Gesicht so wie ein the guy Löwe. Hasn't shaved in months. Seit Monaten nicht mehr rasiert. Probably stinks like a buffalo. Der stinkt wie ein Stier. And you're afraid of the guy. Und du hast Angst vor ihm. And you say, he's got a cool pair of shoes on. Ah, das ist super Schuhe hat er. I like those shoes. Yeah. Ich mag die Schuhe. Don't say anything else. I like those shoes. Ich mag die Schuhe. Find something about him. Finde etwas an ihnen. He's got, that guy has such a nice nose. Der Mann, der hat so eine tolle Nase. Don't look at anything else. Just pick something out and say something nice. Sucht etwas aus und sag etwas Nettes. You see some kind of strange person coming down the street? Kommt eine seltsame Person dir entgegen? You don't even know what to think. Du weißt nicht, was du denken sollst. You just say, I love the color of their hat. Ich mag die Farbe von ihres Haars. Beautiful red. Wow, dieses Rot. Wow. Say something nice. Sag etwas Nettes. And you can discipline yourself to stop judging people. Und du kannst dich damit disziplinieren, sodass du aufhörst, andere Leute zu richten. And we can really stop doing that in the church. Und so können wir stoppen damit in der Gemeinde. Bring it right into the church and just think good things about people. Wir bringen das einfach in die Gemeinde und wir denken, dass wir gute Dinge über andere Leute denken. Just to close, I was at a Christmas party on Friday. Am Freitag war ich bei einer Weihnachtsfeier. And I was invited to be the speaker. Ich wurde eingeladen, dort der Sprecher zu sein. It was at a company, a firma. Es war bei einer Firma. I'm sitting across this guy who's very, very quiet. Und ich sitze jemand gegenüber und dieser Mann ist sehr still. And I think, should I talk to this guy? I don't know. He looks like he's like doesn't not interested. Mit ihm reden? Also er schaut so aus, als wäre er gar nicht interessiert. And I could have made external judgments of this guy. Und so könnte ich ihn von den Äußerlichkeiten her probably, einfach schon gerichtet haben. Probably doesn't like me. Wahrscheinlich mag er mich gar nicht. Und er ist vielleicht so oder so und so. Es war ein Christian. Es war ein Christ. He was a Pentecostal. Er war ein Pfingstler. We had such a great time. Wir hatten eine großartige Zeit miteinander. As soon as he knew I was a believer, he just went, doo. Sobald er wusste, dass ich gläubig bin, so boing. We just talked and talked and he wouldn't stop talking. We just talked and talked. Er redete gar nicht mehr auf und er redete. I'm like, ja. Oh, das schau her. Look at this. Like, oh my gosh. This, ja, ja, ja. I thought this was a stone and this was a flower. Nein, gar kein Stein. Es war eine Blume. Yeah, unbelievable. Unglaublich. You have no idea. Du hast keine Ahnung. What's in the hearts of people? Was in den Herzen von Menschen ist. So let's pray because. Lass uns beten. What we have in the midst. Was wir in unserer Mitte haben. Our whole mission is dependent on it. Unsere ganze Mission hängt davon ab. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For loving us. Dafür, dass du uns liebst. Just as we are. So wie wir sind. Every day. Jeden Tag. For forgiving us. Dafür, dass du uns vergibst, uns reinigst. That we can walk in the light. Dass wir im Licht wandeln können. We can be honest with you. Wir können mit dir ehrlich sein. And not have to fear judgment. Wir müssen keine Angst haben davor, zu gerichtet zu werden. Thank you for the freedom we have. Danke für die Freiheit, die wir haben. Thank you for your mercy that works like my liver. Danke für deine Barmherzigkeit, die da arbeitet und funktioniert wie unsere Leber, die uns entgiftet. Just constantly cleansing and cleansing. Permanente Reinigung. Keeping us clean. Sie hält uns rein. Maybe there's one person or two tonight. Vielleicht gibt es ein oder zwei Personen if you die tonight, where would you go? Wenn du heute Abend sterben würdest, wo würdest du where hingehen? Where would you go if you died? Wohin? Would you be with God? Do you know that? Weißt du, ob du dann bei Gott bist? Jesus died on a cross. Jesus starb am Kreuz. The Bible says that God demonstrated his love for us. Gott sagt, er hat seine Liebe uns gegenüber erwiesen. When Jesus died on the cross. Als Jesus am Kreuz starb. He took your place and my place. Er hat meinen Platz eingenommen. And if you pray to God, wenn du zu Gott betest, God will forgive you all of your sins. Gott wird dir alle Sünden vergeben. Past, present and future. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Jesus. In Jesus. And he'll give you the gift of eternal life. Und er gibt dir das Geschenk des ewigen Lebens. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you pray that prayer? Kannst du das beten? God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Amen. Amen. This morning we got a picture, and I want to share it tonight. Heute früh haben wir ein Bild erhalten. Ich will es euch auch weitergeben heute Abend. Because it could be also people experiencing this as well, and this word could be for you. Und es kann auch sein, dass Leute hier dies erleben und auch für dich dieses Wort zutrifft. So there were two glasses that were broken. Es gab da zwei Gläser. Augengläser, normale Gläser, die zerbrochen waren. And then the person saw that they were put back together. Und die Person sah, wie diese Gläser wieder zusammengesetzt wurden, wieder ganz wurden. And the word was restoration. Und das Bild war Wiederherstellung. And so maybe it's a marriage. This morning it was two marriages. Vielleicht betrifft das Ehen. Heute früh gab es ja zwei Ehen, die das für sich bezogen haben. And maybe you're here tonight and it's speaking to you. Und vielleicht bist du heute Abend hier, noch dich spricht dieses Bild an. And God says to you, I will put it back together. Und Gott sagt, ich werde das wieder zusammensetzen, wiederherstellen. Just give me a chance. Gib mir einfach diese Chance. And when I put it back together, und wenn ich es wieder zusammensetze, you will be stronger. Du wirst stärker als je zuvor sein. And then Psalm 94, verse 18. Psalm 94, Vers 18. It says, when many unsettling thoughts came into my filled my mind. Als viele beunruhigende Gedanken in meinen Sinn kamen. You caressed my soul with your comfort. Dass du meine Seele liebkost mit deinem Trost. When many unsettling thoughts filled my mind. Als viele beunruhigende Gedanken meinen Sinn erfüllten. You caressed my soul with your comfort. Hast du meine Seele liebkost mit deinem Trost. And so I want to pray for people here who have these unsettling thoughts in their minds. It's filling your mind and causing you to be restless. Ich möchte beten für die Leute, die einfach beunruhigende Gedanken in ihrem Sinn haben, die durch immer rast- und ruhelos sind. And Jesus is telling you, Jesus sagt dir, I will caress your soul with my comfort. Ich werde deine Seele liebkosen mit meinem Trost. I am in control. Ich habe es unter Kontrolle. You can give me all your fears. Alle Ängste kannst du mir abgeben. Fear of the future, fear of your future. Angst vor der Zukunft. And let me caress your soul, let me fill your soul with comfort and with assurance. Lass mich deine Seele liebkosen mit Trost und mit einer Geborgenheit und Sicherheit. I know exactly what's going on. Ich weiß genau, was da alles passiert. And I am with you. Und ich bin bei dir. Have no fear. Hab keine Angst. Jesus, we pray for those who are facing big exams. Jesus, wir bitten dich für die, die vor großen Prüfungen stehen. You would be their helper. Dass du ihre Hilfe bist. That they would find favor before their professors. Dass sie Gunst finden vor ihren Prüfern, den Professoren. That you would help them. Dass du ihnen hilfst. Thank you, Lord. Danke, Herr. For obstacles at work, Jesus. Für Hindernisse am Arbeitsplatz. You are the great way. You are the one that paves the way. Du bist der Weg. Du bist auch der, der den Weg ebnet. And it says, if we trust in you, das heißt, wenn wir dir vertrauen, and when we don't lean on our own understanding, und nicht auf unser eigenes Verständnis uns verlassen, you will go before us and you will take all the obstacles out of our path. Dann gehst du uns voraus und nimmst all die Hindernisse aus unserem Weg. We thank you for that. Und wir danken dir dafür. Thank you for making our way straight. Danke, dass du unseren Weg gerade machst.